Schönen guten Tag, hallo. Hallo da draußen. Kinder, Freunde, Mitbürger des Affentums. Wir haben uns heute hier versammelt, um über einen Vorfall in Dunkeldeutschland, in Deutschland zu reden. Es geht um das Anpimmeln von einer Studentenvereinigung, weil sie eine Veranstaltung machen wollten, die manchen Leuten auf den Keks gegangen ist. Und dazu haben wir uns heute Gäste eingeladen, den Theo und den Leo. Und die wollen uns heute erklären, was da so passiert ist und uns erleuchten und uns erzählen, was denn da so vorgefallen ist. Ja, und damit schönen guten Abend. Hallo, ich bin der Abel. Ja, der Olix, der ist auch da. Ja, hallo. Und der Mars und der Chris und hallo, willkommen bei den Weltraumaffen. Ja, wir haben uns ja das so ein bisschen zum Hobby gemacht, mit Leuten zu diskutieren, die aus ganz verschiedenen Richtungen kommen. Wir hatten hier den Pressesprecher der IB schon da, wir hatten einen Mann von der SPD da und wir haben einen Dauergast von der FDP in unseren eigenen Reihen. Und heute ist es mal eine ganz andere Gruppe der Zivilgesellschaft, nämlich die studentischen Burschenschaften. Der Leo und der Theo sind beide Mitglieder in einer solchen. Und um das Thema erstmal so ein bisschen einzuleiten, würde ich sagen, seid ihr in der Burschenschaft? Ja, da fange ich jetzt direkt mal an. Ich bin Mitglied einer Burschenschaft in einer auch unbekannten Hochschulstadt. Ich sag mal, Burschenschaften sind Teil der normalen Studentenverbindungen, die es gibt. Also gibt es katholische Turnverbindungen und alles Mögliche. Die Burschenschaften, die Art der Verbindung, die einst Deutschland von einem Flickenteppich zu einer Nation geeint haben, sind heute leider, ich sag mal, eine der zersplittertsten Studentenverbindungen-Bewegungen überhaupt. Es gibt viele dachverbandsfreie, verschiedene einzelne Verbände außerhalb der bekannten deutschen Burschenschaft. Und jeder einzelne Bund definiert so für sich, was heutzutage im modernen Zeitalter so das burschenschaftliche Arbeiten ist. Unter anderem Wissenschaft schreiben sich die meisten auf die Fahnen, Seminare und Ähnliches. Und da kommt dann auch schon Leo ins Spiel. Ja, genau. Ich bin Leo, bin 22 Jahre alt und ich bin seit 4 Jahren Mitglied der Braunschweiger Burschenschaft Thuringia. Wir sind eben die Veranstalter des Seminars, um das es hier heute Abend gehen wird. Und genau das ist die Sache, was die Burschenschaften von anderen Studentenverbindungen unterscheidet, ist eben, dass die Burschenschaft bewusst sich politisch engagieren möchte oder die Mitglieder dazu anregt, sich politisch weiterzubilden, sich politisch zu engagieren. Das ist eben auch unser Ideal und deswegen haben wir eben Anfang des Jahres uns überlegt, ja, wir wollen ein Deutschlandseminar ausrichten. Wir hatten da schon einige in den Jahren vorher ausgerichtet, einfach um mal ein paar Vorträge an Land zu ziehen und interessierten Leuten ein Forum zur Verfügung zu stellen, sich ein bisschen auszutauschen, eventuell auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen, um sich eine eigene Meinung zu bilden. Ja. Also ich sag das jetzt mal salopp in den Raum. So, ich habe nicht studiert und ich habe so ein bisschen Vorurteile zu Studenten sozusagen. Ich dachte immer so, dass es bei einer Burschenschaft eher einfach darum zu geht, sich im Wald zu treffen und dann zu grillen und zu saufen. Also ich bin jetzt überrascht, dass ihr Bildungsarbeit eigentlich auch mitmacht. Ja. Darf ich dir da direkt ins Wort fallen? Ja. Es gibt tatsächlich zumindest in, ich glaube, einigen Bundesländern, gerade in Süddeutschland, andere Burschenschaften, sogenannte, ja, die eher zur Dorfjugend gehören, die dann einmal im Jahr den Maibaum klauen und sich dann ordentlich begasen. Akademische Burschenschaften sind da tatsächlich was anderes. Mhm. Das ist eine Verbindung von Studenten, die ein Leben lang halten soll, die die politische Arbeit hochhalten soll. Gerade jetzt das habe ich eben gesagt, was für Ideale die einzelne Verbindung jetzt hat, ist da sehr eigen interpretiert jede Verbindung für sich. Allerdings geht es bei uns tatsächlich darum, nicht nur am Tresen irgendwie schöne Abende zu verbringen, sondern auch ganz gezielt darum, akademisch, wissenschaftlich und politisch die eigenen Mitglieder weiterzubilden. Ich sag mal, unabhängig davon, in welche politische Richtung oder wissenschaftliche Richtung das geht. Und ihr seid keine schlagende Verbindung, oder? Also das sollte man vielleicht auch noch erklären. So schlagende Verbindungen, die haben ja dann Fechten, ja. Und du bist da, also ihr seid nicht in solchen dabei, oder? Okay. Das Fechten hat auch bei den Studentenverbindungen Tradition. Es war einst einmal der Kaiser, der es der Studentenschaft erlaubt hat, Waffen zu tragen, um halt auf den langen Wegen von den Heimatorten in die Hochschulstädte ihr Hab und Gut verteidigen zu dürfen. Weil die Leute dann einfach nicht wussten, was sie dann mit diesen Waffen tun sollten, hatten keine Übungen, gab es dann auch bald an den Universitäten Fechtböden, um den Studenten das Fechten zu lehren. Und daraus hat sich dann halt durch die Zeit hindurch das immer weiter modernisiert, von dem einstigen, was man gelernt hat, wie man mit einer tödlichen Waffe umgeht, einfach dadurch, ich sag mal, sich der Verantwortung und auch den Konsequenzen zu stellen, die so ein, ich sag mal, nicht tödlicher Fechtkampf heute haben kann. Okay, verstehe. Und ich habe noch eine weitere Frage, dann bin ich auch still. Müsst ihr euch selbst auch schlagen lassen? Also das ist ja diese Mensur, ne, wo man dann einen Schmiss bekommt. Seid ihr in so einer Verbindung, die das auch so hat? Oder? Also die Thuringia Braunschweig, die ist mit zwei Mensuren pflichtschlagend. Also zweimal muss man da eben fechten. Es geht aber nicht darum, einen Schmiss zu kassieren oder auszuteilen. Das ist nicht Sinn der Sache, sondern es ist eben ein sportlicher Wettkampf, in gewisser Weise auch eine Mutprobe, weil man über den eigenen Schatten springen muss. Wenn man aber technisch sauber ist und vernünftig trainiert hat vorher, dann passiert in der Regel nichts. Also ich habe zum Beispiel meine zwei Partien hinter mir, habe zweimal gefochten und ich habe keinen Kratzer dabei abbekommen. Mhm. Okay. Ja, weil ich bin ebenfalls in der pflichtschlagenden Verbindung und ich muss da Leo ganz, ganz klar zustimmen. Es ist eine Charakterprobe, eine Probe, ich sag mal, das, was man lange trainiert hat, jetzt eigentlich für das, was man geübt hat, den eigenen Kopf hinzuhalten, die Extremsituation selbst zu beherrschen. Allerdings nicht, um sich irgendwelche Wunden zufügen zu lassen oder ähnliches. Okay, verstehe. Gut, danke. Aber es gibt ja auch Vorteile, ne? Jetzt so während eurer Studentenzeit habt ihr ein günstiges oder im Vergleich zu einem Nicht-Burschenschaftler günstiges Zimmer. Ihr seid da mehr oder weniger auch versorgt. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist es tatsächlich so, dass die Wohnheime die Wohnheime der Uni und dem Studentenwerk oder wie auch immer das heißt, deutlich günstiger sind als ein Zimmer auf dem Haus. Okay. Das liegt allerdings auch daran, dass die hier teilweise für ein Zimmer nur 50 Euro nehmen. Also okay, das ist hier bei mir ein bisschen anders. Hier gehen die Studentenbuden eher so ab 350 oder so los. Ich muss auch sagen, in Braunschweig lohnt es sich auch, wenn man auf einem Verbindungshaus wohnt. Das war für mich persönlich aber nicht der Ansporn und die Motivation, aktiv zu werden, sondern ich kannte die Jungs vorher, weil ein Kumpel von mir, der ein Jahr vor mir Abi gemacht hat, ist eben aktiv geworden, hat mich dann häufiger mal mitgenommen und es war eben die Gemeinschaft, in die ich eintreten wollte. Und das ist eben für mich der Kernpunkt einer Studentenverbindung. Da hat man eine Gleichgesinnte um sich und ist eben nie allein. Ja, das andere Vorteil, was es dann in die Richtung noch gibt, ist, dass Leute da ja angeblich dann auch nur mitmachen, weil halt hinterher die Netzwerke so erfolgversprechend sind. Ne? Es gibt ja diese alten Herren, also die Leute, die vor mehreren zig Jahren studiert haben, die immer noch Mitglied sind und die dann halt auch die ein oder andere Tür öffnen können. Das ist ja auch so ein bisschen, so das sagt man den Burschenschaften ja nach, dass sie so eine Art Seilschaften auch sind. Ja, oder Vetternwirtschaft, glaube ich, ist auch so ein Wort dafür, oder? Ja, eher Seilschaften, würde ich sagen. Dass man halt an sich Leute ranzieht, die halt auch vom passend, vom Kopf her sind und so. Okay. Ich muss da zustimmen und im nächsten Atemzug zum Teil direkt widersprechen. Ne? In der heutigen Wirtschaft ist es zwar immer noch möglich, dass man zwar vielleicht mal über einen Bundesbruder, also anderes Mitglied der Verbindung, das dann im Berufsleben steht, noch irgendwie ein Praktikum oder so vermittelt zu bekommen. Aber spätestens, wenn es dann um die Bewerbung geht, arbeitet diesen Teil der Marktwirtschaft, den wir hier in Deutschland haben, ganz gut, was wenn es um andere Sachen geht, also wie Festanstellung oder Ähnliches. Da ist es tatsächlich so, dass diese Netzwerke nicht so stark sind, wie man sich das tatsächlich einbildet. Da muss ich Theo vollkommen zustimmen. Also an ein Praktikum zu kommen, das ist kein Problem. Also man kriegt damit, der alte Herr ist quasi ein Türöffner, aber man muss sich schon beweisen und ein bisschen was in der Birne haben, um dann eben auch mehr daraus zu machen. Okay, also ihr bekommt relativ gesprochen einen anderen, besseren Start in bestimmten Richtungen, müsst aber dafür auch schon was mit reinlegen, also das hat auch schon seinen Preis, ihr bekommt das nicht gratis, ne? Und dann ist halt die Frage, wie lange ihr drin bleiben könnt, ne? Okay, na gut. Ja, also du bleibst dein ganzes Leben, soweit ich das verstanden habe. Nee, ich meine nicht in der Verbindung, ich meine in der Position, die du dann darüber eventuell so, bekommen okay. könntest. Ja. Das ist dann eher so wie dieses Small Loan of $1 million, ne? So klar kannst du es haben und das ist auch so ein tolles Ding, dass du halt bekommst, ne? Aber was du damit anstellst und ob du es vermehren kannst, ist halt deine Sache. Und wenn du dich gut anstellst, dann geht es. Aber okay, na gut. Ja, cool. Ich sag mal, Netzwerke sind ja keine neue oder alte Sache. Ich denke mal, jeder wird sich über die Leute, die er eben besser kennt, heutzutage schauen, ob ja, hast du nicht vielleicht irgendwas, weißt du, wo ich mich bewerben könnte, kannst du mir da irgendwie ein Praktikum klar machen. Man fragt in seinem Freundeskreis rum und hier ist es halt, ich sag mal, noch ein zusätzlicher Anlaufpunkt. Ja, okay. Mhm. Also die Studentenverbindung ist wie ein ganz normaler Verein auch und ich denke, von den Netzwerken her ist das nicht anders als der örtliche Fußballverein. Naja, du hast ja schon auf jeden Fall dann bei dir, bei den alten Herren, das sind alles Akademiker, also das, da ist schon das, eine andere das Qualität. Das ist die Sache, man hat sich spezialisierter, man hat nicht so ein weit gefächertes Spektrum, das stimmt schon, aber im Prinzip her ist das eben auch nichts anders als das bei allen Vereinen der Fall ist. Ja, da muss ich sogar sagen, da hat man in den Alumni-Vereinen vielleicht der Schulen oder der Universität die deutlich bessere Anlaufstelle. Okay. Was studiert ihr denn eigentlich? Wir haben so gleich sind wir so auf Studentenverbindung eingegangen, aber was studiert ihr denn? Wenn ihr sagen wollt, also. Ja, also ich bin Student der Wirtschaftsmathematik. Ja, ich studiere Wirtschaft, also. Okay. Würdet ihr sagen, das ist auch so, also bei euch sind keine Soziologen oder Germanisten oder gibt es das auch? In der Verbindung oder an der Uni oder in der Verbindung. Ich muss sagen, bei mir sind wir ein echt bunt gemischter Haufen. Wir haben aus den Naturwissenschaften einiges da, haben zum Beispiel auch jemanden, der, wie heißt das jetzt, das, was man macht, wenn man Streetworker werden will. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Soziale Arbeit. Ja, ich glaube, der Studiengang heißt noch ein bisschen anders. Bin mir allerdings nicht ganz sicher. Wir haben Chemiker, Mathematiker, Juristen, alles mögliche gut gemischt. Also bei uns ist das ähnlich. Also dadurch, dass in Braunschweig, das ist ja eine technische Universität, von daher ist der Schwerpunkt eben auf den Natur- und Ingenieurswissenschaften. Das zeigt sich dann auch im Querschnitt in unserer Verbindung, dass wir da eben hauptsächlich Ingenieure und Naturwissenschaftler sind. Wir haben aber auch Geisteswissenschaftler bei uns im Bund. Habt ihr Gender Studies im Bund? Das kann man bei uns in Braunschweig, glaube ich, nicht studieren. Ob die Leute aktiv werden würden, ist aber wieder auch so eine Frage. Ja. Ja, was bei Gender mir noch einfällt, Mädels? Habt ihr Mädels in eurer Verbindung oder müssen die was Eigenes machen? Oder? Die müssen was Eigenes machen. Also dadurch, dass wir eben, wir nehmen nur Männer auf, hauptsächlich, weil wir eben sagen, wir sind einmal ein Männerbund und weil wir eben auch Mensuren fechten und wir sagen, dass Mensuren fechten ist so ein Männerding. Ja, es gibt aber in Braunschweig gemischte und auch reine Mädelsverbindungen, wo Mädels, die also Interesse an einer Studentenverbindung haben, sich austoben können. Okay. Okay. Als ich hier, also ich studiere in Heidelberg Computerlinguistik, und als ich hier an der Uni genommen wurde und das erste Mal hier war, habe ich gesehen, dass hier so die Beziehung öffentlich nach außen getragen wurde, von wegen, lache einen Burschen aus. Ja. Habt ihr das auch bei euch jeweils an den Unis mal so gesehen, so eine Bewegung gegen eine Verbindung? Ja, bei mir an der Uni kommt es immer mal wieder vor, gerade auf irgendwelchen Veranstaltungen, wo sich studentische Vereinigungen vorstellen können, wenn da gerade die Verbindungen sind, werden bei uns hauptsächlich die Katholischen angepöbelt, weil sie halt katholisch sind und Männerbund und Cis-Faschisten oder sowas, ich weiß es nicht. Allerdings selbst waren wir davon jetzt nicht betroffen. Es gibt halt diese einschlägigen Aufkleber mit wie war das, falsch verbunden oder sowas, da ist dann so ein durchgestrichenes Logo eines Verbindungsstudenten mit so einer klassischen Studentenmütze drauf, aber ich glaube, die gibt es mittlerweile an jeder Hochschulstadt, und in meiner Hochschulstadt kommen die tatsächlich nicht so häufig vor. Ah ja, okay. Wie ist es bei dir, Leo? Ja, auch, also hier und da findet man eben mal einen Sticker oder bei manchen der Asta bei uns hat zum Beispiel jahrelang einen Kalender rausgebracht. Da waren dann hier und da mal eine Fußzeile gegen Homophobie und dann eben ein Bild von zwei Verbindungsstudenten mit Mütze, die sich da küssen und solche Sachen. Aber mehr kriegt man das nicht mit. Das ist alles eben so die Details. Okay. Ja, damit sind wir ja eigentlich dann so langsam an dem Punkt, wo wir sagen können, wir steigen in das Thema des Abends ein, weil da geht es ja eigentlich darum, Widerstand gegen eine Veranstaltung, Widerstand vom Asta, von selbsternannten Bessermenschen, die das nicht möchten, dass anders denken, die ihre Meinungen äußern. Aber ich hätte auch noch eine Frage. Einen Schub habe ich noch, und zwar man muss dazu sagen, dass wir jetzt nicht aus Hochschulstädten wie Göttingen oder Marburg kommen, wo es tatsächlich Gewalt gegen Verbindungsstudenten gibt, wenn man da mit Abzeichen der Verbindung über die Straße geht, dass man in Gefahr läuft, verprügelt zu werden und sowas. An unseren Hochschulstädten geht das schon etwas ruhiger zu. Also ich kann auch empfehlen, es gibt eine Seite, die findet man unter Initiative für Toleranz und Zivilengagement. Da werden Angriffe gegen Mitglieder von Studentenverbindungen oder gegen Studentenverbindungen aufgelistet. Ist vielleicht ganz interessant, wer sich da informieren möchte. Ja, ich habe auch noch mal eine Frage, und zwar zum Thema politische Arbeit. Also es gibt ja im Prinzip auch immer so Studentenclubs von den Parteien, und wie die politische Arbeit machen, ist mir relativ klar, aber wie macht man in einer Burschenschaft politische Arbeit? Ja, also das ist natürlich immer eine Auslegungssache, und wird jeder Bund wahrscheinlich anders machen. Bei uns ist eben die Sache, wir versuchen, unsere Mitglieder eben politisch weiterzubilden. Wir sagen, man wird nicht mit einer politischen Meinung geboren, sondern man muss sie sich bilden, indem man eben sich mit Sachen kritisch auseinandersetzt. Und das ist eben bei uns so der Kernpunkt der politischen Arbeit, dass man eben die Mitglieder ausbildet, indem man Vorträge veranstaltet, indem man mal untereinander ein bisschen diskutiert. Ja, das ist bei uns nicht viel anders. Wir sagen, die Mitglieder können denken, was sie wollen, solange das halt im demokratischen Rahmen ist. Sonst mischen wir uns nicht groß in, ich sag mal, persönliche Meinungen ein. Natürlich diskutieren wir sehr viel untereinander, aber wir sagen, es ist die Pflicht des einzelnen Mitglieds, sich da weiterzubilden, seine politische Meinung auch argumentativ vertreten zu können, und arbeiten dann halt in, ich sag mal, Seminaren oder hören uns Vorträge an, um halt, von Experten oder Ähnlichen die Meinung zu hören, unsere eigene zu bilden. Es geht da hauptsächlich um die Weiterbildung des Einzelnen im politischen Sinn. Okay. Ich habe noch eine Frage. Ihr seid ja als Studentenverbindung oder Burschenschaften, das ist ja eigentlich derselbe Begriff, oder? Also tatsächlich nicht. Es gibt sehr, sehr viele Arten der Studentenverbindungen. Es gibt neben, ich sag mal, Burschenschaften noch Corps, also CORPS. Die sind in zwei Dachverbänden in Deutschland organisiert, aber das ist nicht so wichtig. Die haben, ich sag mal, als erstes Prinzip das sogenannte Toleranzprinzip. Die achten nicht oder geben immer groß damit an, nicht auf Hautfarbe, Herkunft, politische Einstellung, Religion oder sowas zu achten. Das ist bei den Burschenschaften in der Hinsicht heutzutage nicht viel anders, dass hier halt auch nicht drauf geachtet wird, was für eine Religion oder sowas man hat. Mhm. Es gibt Turnverbindungen und Turnerschaften. Das sind teilweise verschiedene Sachen. Es gibt Turnerschaften, die dem CC, dem Coburger Konvent, angehören. Die haben mit einem akademischen Turnclub nicht mehr so viel gemein. Allerdings gibt es da noch den ATB, den Akademischen Turnerbund. Das sind eher so die Sportler. Es gibt die Landsmannschaften, die kommen ursprünglich daher, dass zum Beispiel, wenn jetzt ein Thüringer irgendwo anders studiert, ist er halt zu den anderen Thüringern gegangen und die haben dann die Landsmannschaft Thuringia gemacht. Das ist heutzutage komplett aufgehoben. Ich glaube, bis auf ganz wenige. Die nehmen inzwischen auch, ich sag mal, aus verschiedenen Gebieten alle. Es gibt Gesangsvereinigungen, musikalische Verbindungen, es gibt Damenverbindungen, gemischte Verbindungen. Es ist tatsächlich eine sehr, sehr vielfältige Welt in der Studentenverbindungen. Also jede Burschenschaft ist eine Art von Studentenverbindung, aber nicht jede Studentenverbindung ist unbedingt eine Burschenschaft, ne? Genau. So kann man das sagen, wenn man da diese Dorfjugendvereine herausnimmt aus dem burschenschaftlichen Begriff. Okay, gut, danke. Mhm. Gibt es denn dann auch die Möglichkeit, irgendwie Leute aus einer, aus einer Burschenschaft, jetzt spezifisch gefragt, ja, rauszuwerfen? Natürlich, also warum soll das nicht gehen? Ich meine, was müssten da passieren, dass man rausgeworfen wird? Was macht man damit? Was ist bei dem letzten passiert, der bei euch rausgeworfen worden ist? Bei der Thuringia jetzt oder da muss Leo? Da darf ich leider nichts zu sagen. Wir haben das sogenannte Konventsgeheimnis, dass wir eben solche Interna nicht rausgeben. Ich glaube, ich darf so viel sagen. Er hat gegen die Grundprinzipien unserer Burschenschaft verstoßen und da in dem Zuge haben wir dann gesagt, er kann nicht länger Mitglied werden, weil jemand, der gegen die Grundprinzipien verstößt, kann uns nicht gucken. Also ich denke mal, allgemein kann man festhalten, wer öffentlich oder im Namen des Bundes sich irgendwie negativ verhält, ich sag mal antidemokratisch vorgeht und somit den Ruf des Bundes schädigt, das wäre ein Beispielgrund oder ich sag mal, Dinge, die Verbindung in Verruf bringen können und ich sag mal, Verhalten unter dem Namen des Bundes, das so in der modernen Demokratie nicht zu tolerieren ist. Okay, könnt ihr aber sagen, ob ihr den irgendwie so mit Selbstjustiz bestraft habt, in dem Sinne, dass ihr ihn körperlich irgendwie verletzt habt oder nicht? Nee, auf gar keinen Fall. Okay. Also er ist halt, wie in anderen Vereinen, wenn man gegen die Statuten verstößt, halt rausgeschmissen worden. Aber das ist alles ganz zivilisiert abgelaufen. Okay, gut. Das hat mir nämlich echt Sorgen gemacht. So, wir dürfen nicht sagen, was wir gemacht haben. So, Gut, danke. Ja, nu, jetzt kommen wir mal zu Potte. Warum seid ihr ein rechter Verein? Nein, Quatsch. Nein, aber ich weiß nicht, da Bündnis gegen Rechts, Braunschweig, warum haben die euch auf dem Kieker? Also. Ja, das warum, da müsstest du wahrscheinlich jemanden vom Bündnis gegen Rechts fragen. Das kann ich dir als Geschädigter, sage ich mal, nicht wirklich sagen. Ich kann da nur Mutmaßungen anstellen, dadurch, dass wir eben gesagt haben, ja, wir wollen uns der freien Meinungsäußerung ein politisches Forum stellen und ich sag mal, die in den Medien omnipräsente Einstellung ist ja eher links und wir haben dann eben gesagt, ein bisschen Gegenpol, um über den Tellerrand zu schauen, dann nimmt man eben Referenten, die eher rechts der Mitte zu verorten sind. Das ist für manche Leute ja gleichzusetzen, als würden wir das Vierte Reich ausrufen wollen. Und dementsprechend sind wir in den Augen von manchen Leuten ganz, ganz böse Nazis. Ja, um welche Referenten ging es denn? Ja, also wir hatten eingeladen Herrn Dr. Dr. Thor von Waldstein. Ich weiß nicht, inwieweit der bekannt ist. Es ist eben ein Jurist, der publiziert, wie es da gerade schon geöffnet hast, das Bündnis gegen Rechts, dem wird zugrunde oder als Vorwurf gemacht, dass er vor über 20 Jahren mal in den Bundesvorstand der NPD beziehungsweise in der Jugendorganisation der NPD war. Dann hatten wir eben noch andere Referenten, Georg Nagel als Mitveranstalter der Pegida Wien, Björn Clemens, wer im Bundesvorsitz der Partei der Republikaner war. Ja, das waren unsere Referenten. Dazu kamen dann noch zwei Künstler. Du solltest vielleicht noch dazu sagen, wen ihr noch so alles eingeladen habt. Genau, das sind die Referenten, die zugesagt hatten. Wir hatten vorher, um ein breites Spektrum auszufüllen, hatten wir die Caritas eingeladen, das Welcome Center Braunschweig. Die haben beide nicht auf unsere Anfragen reagiert, also noch nicht mal eine Absage geschickt. Dann hatten wir noch einen Funktionär der SPD, der hatte uns erst zugesagt, hat uns dann aber abgesagt, weil er persönliche Repressionen fürchten musste, weil die SPD hat einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Deutschen Burschenschaft, das ist unser Dachverband, in dem wir sind, und dementsprechend hätte es für ihn in der Partei ordentlich Stress gegeben, wenn er bei uns auf dem Haus zu einer Veranstaltung aufgetreten wäre. Also wir hatten versucht, wie gesagt, ein bisschen links, ein bisschen rechts was zu holen. Die linke Riege hat geschlossen abgesagt, sodass eben nur die Rechten übrig blieben. Und das ist dem Bündnis gegen Rechts und dem AStA und der Universität dann sauer aufgestoßen. Aha, kannst du dir erklären, warum es diesen Beschluss gibt von der SPD, dass sie da unvereinbar sind mit diesem Dachverband? Warum? Ja, also es gab, unser Dachverband ist in den vergangenen Jahren häufiger mal Kritikpunkt gewesen, weil sich einzelne Verbandsbrüder, also Mitglieder im Verband, ja, daneben benommen haben. Das kann man relativ gut googeln, wenn man mal Deutsche Burschenschaft eben sucht. Das spricht aber in gar keinem Fall für den gesamten Dachverband. Wie gesagt, das waren immer Einzelpersonen. Und darauf hat die SPD in so klassischer Distanziererei-Manier gesagt, wir müssen uns davon distanzieren und das geht nicht, dass Leute mit so einem, die sich so benehmen, irgendwas mit uns in Verbindung gebracht werden können. Was lustig ist, weil einer der Gründer der SPD, der Ferdinand Lassalle, war auch Burschenschafter, und sich im Nachhinein dann ebenso davon zu distanzieren. Tja. Ja gut, jetzt zum Beispiel der Thor von Waldstein, den du genannt hast, der war ja mal vor vielen Jahren bei der NPD, bei der Jugendorganisation, aber der macht ja, also er ist ja jetzt nicht mehr bei der NPD, aber der steht ja auch dem, wie heißt es, Institut für Staatspolitik nahe. Das ist ja schon auch, jetzt sagen wir mal, eher so rechtskonservativ, also vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt in der Nähe von der Mitte oder so. Also das ist ja schon irgendwie so ein, ich weiß nicht, ich fand es auf jeden Fall interessant, dem mal zuzuhören. Aber so ganz, jetzt sagt man mal, harmlos oder Mitte ist der ja jetzt nicht unbedingt. Also. Nee, das stimmt. Also wir haben da schon bewusst ein bisschen ja, ich sag mal, wenn man nur Leute aus der Mitte einlädt, dann ist das Seminar unglaublich langweilig. Und haben wir halt gedacht, ja, also hat gesagt, er würde das machen und ist schon überregional bekannt. Also das ist nicht irgendein Hansel, den kein Mensch kennt. Über seine politische Ausrichtung kann man natürlich streiten. Aber auch seine Meinung sollte man ja in einer freien Meinungsäußerung mal anhören sollen oder anhören dürfen. Ja, einfach, um sich selber eine Meinung zu bilden. Also mehr als hinterher sagen, ja, ich stimme mit dem, was der Vortragende gesagt hat, nicht überein, weil ich, für mich persönlich ist das, was er gesagt hat. Mumpitz zum Beispiel kann ja nicht passieren, dass nur weil er eine Meinung, die er zum Rand neigt, vertritt, heißt das ja nicht, dass er wie ein Aussätziger behandelt werden sollte. Ja, da muss man halt dazu sagen, wenn man dann nur Leute einlädt, die jetzt irgendwie bei Linke, SPD, FDP, CSU, CDU sind, dann ist das einfach nur ein Circle Jerk, wo jeder den anderen wegen irgendwelcher parteipolitischen Punkte angeht, sich von jeglicher Meinung, die falsch in Anführungszeichen sein könnte, distanziert und am Ende hat niemand was gelernt, beziehungsweise konnte sich irgendeine Meinung bilden, weil man sich bloß gegenseitig da angeht. Da halte ich das gar nicht für so eine schlechte Idee. Auch die Leute, die jetzt in den letzten Jahren gerade viel, ich sag mal, Zulauf bekommen haben, was gerade an, ich sag mal, dem sogenannten rechten Spektrum, ob der jetzt, wie demokratisch der ist, weiß ich jetzt so genau nicht, Zulauf bekommen haben, die Meinungen vertreten haben, die, ich sag mal, in der Mitte nicht beliebt sind, beziehungsweise wo Leute wie die üblichen Politiker nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wie kann man sowas bloß öffentlich sagen? Einfach einlädt aus dem einfachen Grund, weil sie halt diese Meinungen öffentlich sagen. Da kann dann jeder einfach sagen, gut, hat diese Meinung öffentlich gesagt, was für ein Idiot. Oder man sagt halt, ja, könnte man mal drüber nachdenken, dass die eine oder andere Sache besser oder schlechter ist. Ich bilde mir da meine eigene Meinung zu. Ja, ansonsten kannst du ja auch, keine Ahnung, Maischberger gucken und gut ist. Da brauchst du ja auch dann keine Veranstaltung machen, wenn es dann nur, ich weiß nicht, also nur der Mainstream halt, das ist ja auch irgendwo so, dass du in der Universität ja gerade die Dinge auch mal hören solltest, die du eigentlich nicht hören möchtest. Oder die halt einfach, ein bisschen unüblich sind, sagen wir mal. Aber so ganz Mitte ist es nicht. Also das wurde ich schon herausgestellt haben. Das war zumindest mal ein Ausbruch aus der, ich sag mal, Filterblase der parteipolitischen Diskussion, die gerade in den Medien stattfindet. Ja, ist ja auch mal nicht schlecht. Also. Ja, und vor allen Dingen, wo man sich auch immer beschwert, dass das böse Internet alle Leute so verroht und so, und dann die Leute mal einzuladen, also so zum Hingehen, ist ja auch was anderes. Ja. Ja, habt ihr eigentlich. Da sollte ja nicht nur keiner hingehen, sondern es sollte ja auch die Veranstaltung verhindert und im gleichen Atemzug dann auch noch die Finanzierung der Burschenschaft torpediert werden. Nee, also die Finanzierung nicht. Also wir sind eine eingetragene Hochschulgruppe an der TU Braunschweig. Das stand zur Debatte, dass uns dieser Status aberkannt werden soll. Die Rechtsabteilung der TU ist aber zu dem Schluss gekommen, dass wir nicht, wie der Asta das behauptet hat, gegen die Werte der TU verstoßen haben. Das gehört zur freien Meinungsäußerung dazu, dass man eben auch Leute zulässt, die eventuell unbequeme oder Meinungen außerhalb dem, was man selber vertritt, zu Wort kommen lässt. Und wie gesagt, die Rechtsabteilung hat festgestellt, dass wir nicht gegen irgendwas verstoßen hätten, dadurch, dass wir das Seminar ausgerichtet haben. Und von daher haben wir eben diesen Hochschulstatus weiterhin. Die Finanzierung der Burschenschaft läuft ja über die Mitglieder der Burschenschaft und da kann der Asta also nicht viel machen, aber das stimmt, dass das Seminar, es wurde eine Gegendemo angemeldet, die sollte direkt vor unserem Haus stattfinden mit Lautsprechern und Musik und der Veranstaltungsraum ist direkt zur Straße hin. Hätten die, also die Gegendemo hat dann im Endeffekt 50 Meter neben dem Haus stattgefunden, man hat noch mächtig was von der Lautstärke gehört, aber man konnte eben diesen Vorträgen folgen. Wären sie direkt vor unserem Haus, wie geplant, hätten die da demonstriert, dann hätten wir drinnen das Seminar nicht abhalten können, was ja auch das Ziel dieser Gegendemo war, einfach dadurch, dass sie durch den Lärm uns so immens gestört haben. Man muss dazu sagen, zumindest als Mitglied von einer anderen Verbindung habe ich das auch so wahrgenommen, dass man versucht hat, ich sag mal, die Thuringia in Braunschweig dazu zu bringen, das Seminar abzusagen und hat ihnen gedroht, diesen Status abzuerkennen. Und da muss ich sagen, Hut ab, dass ihr das so durchgezogen habt. Und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass der Ausschuss dann tatsächlich zu der Entscheidung kommt, diesen Status euch nicht abzuerkennen. Also genau das ist die Sache. So, mehrmals wurde so ein bisschen gesagt, hier, wenn ihr das Seminar absagt, dann ist alles gut und dann lassen wir euch in Ruhe. Aber wenn ihr das Seminar stattfinden lässt, dann gucken wir mal, was geht. Und wir haben gesagt, ja, also wir haben das Seminar jetzt angemeldet und wir sehen da nichts Verwerfliches drin, so ein Seminar zu veranstalten. Es ist schon Einschüchterung einfach so. Genau. Wenn man eine Veranstaltung und dann kommen die anderen an und sagen, das wird Folgen haben, wenn ihr das macht, versuchen die Veranstaltung zu stören. Und im Endeffekt geht es ja eigentlich nur um, keine Ahnung, freie Meinungsäußerung. Also es ist halt, ich weiß nicht, ein bisschen so beschämt, dass du die Veranstaltung so stören möchtest und dass du nicht einfach nur sagst, ja, lass die halt mal machen und dann gut ist. Also ich weiß nicht. Ich glaube, vor diesem hier kommt noch der Bildschirmausschnitt von der Stellungnahme, Chris. Ja. Und das bezieht sich dann auf die Stellungnahme. Den hatte ich doch gerade schon eingeblendet. Achso, okay. Ist ein extra Fenster, den könnt ihr jetzt nicht sehen. Ja. Aber so ein Zuschauer. Aber hier sind ja die Ausschnitte auch erstmal. Ja. Gab es dann eigentlich auch noch Versuche, irgendwie euch persönlich einzuschüchtern? Weil das sind ja auch öfters mal, wie soll man sagen, Taktiken, die bei solchen Sachen eingesetzt werden, dass es dann auch persönliche Anfeindungen gab? Also, ich persönlich habe da persönlich nichts mitgekriegt. Am Tag des Seminars wurde von der Polizei abgesperrt, also die Zugangswege zum Haus, und ein oder zwei Seminarteilnehmern, die da zusammenkamen, die wurden dann sogar von Leuten umstellt und die haben versucht, diese Teilnehmer daran zu hindern, zu der Veranstaltung zu kommen, damit die eben nicht dran teilnehmen können. Da musste dann die Polizei eingreifen und intervenieren, damit es dann nicht zu gewalttätigen Auseinandersetzung kommt. Laufen Sie nicht weiter, hier könnten Sie unangenehme Meinungen hören. Hier steht ja, also euch oder der Thuringier wird vorgeworfen, einen Ort für Vernetzung für Angehörige der neuen Rechten und Rechtsextremen zu schaffen. Das, ich meine, warum soll es nicht möglich sein, solange man sich auf demokratischem Boden befindet, eine Vernetzung und einen Ort für eine bestimmte politische Richtung zu schaffen. Ne? Also ich bin froh, echt, dass ich kein Student bin im Moment. Ich meine, wir haben das in Amerika ja alles schon seit Jahren, dass die Leute da Auftritte verhindern oder halt auch sogar mit Gewalt und Blockade Leute daran hindern, da reinzukommen. Aber wenn wir das jetzt hier auch importieren, dann... Ja, so das stimmt schon. An der Uni ist das Klima eben relativ weit links und man muss aufpassen, wenn man nicht, also politisch nicht dem Mainstream entspricht, mit wem man oder wem man sich dagegen über, ich sag mal, politisch outet. Das kann negative Konsequenzen haben. Ein klares Bekenntnis gegen Rechtsextremismus wäre ein Austritt aus diesem Dachverband, statt den Vorsitz einzunehmen. Das ist auch so eine Sache, die ich, das gerade jetzt, wenn man es auch im Kontrast sieht zu den Geschehnissen in Hamburg am letzten Wochenende, die sich jetzt alle winden und sagen, nee, die Linke hat ja keine Dachverbände und deswegen, im Endeffekt waren das gar keine Linken und no real Scotsman und dass sich gerade auch die Linke jetzt so drüber aufregt, dass damit alle in einen Sack gepackt werden. Und oh, nicht alle Randalierer sind Linke und nicht alle Linken sind Randalierer und so. Aber dass sie das seit Jahren genauso mit Leuten aus der anderen Richtung machen im Endeffekt. Dass so die Organisation eines Seminars im Endeffekt schon bedeutet, dass man praktisch irgendwie Hitler wiederbeleben will. Das kann halt so eigentlich in der Demokratie nicht laufen, finde ich. Ja, das sollte zumindest anders sein, da stimme ich dir voll und ganz zu. Da muss ich auch sagen, als Mitglied eines Bundes, der jetzt nicht innerhalb der deutschen Burschenschaft organisiert ist, statt zu sagen, ja, das sind keine echten Burschenschafter, die noch in der DB sind oder sowas, ist bei uns klar die Meinung, dass jeder Bund seine burschenschaftliche Arbeit und seine Bundesidentität selbst definiert und dass es einfach da keinen Grund gibt zu sagen, ja, ihr seid keine Burschenschaft, weil. Also das gab dann erstmal hier so ein Hin und Her praktisch zwischen der AStA und euch. Hm? Ja. Wann hat sich denn die Uni in das Ganze eingeschaltet oder wie ist das gelaufen? Das oder hat die Uni von vornherein gesagt, sie will das eher verbieten oder? Nee, also nachdem der AStA in der ersten Pressemitteilung ja behauptet hat, wir hätten gegen die Werte der TU verstoßen, haben wir dann über den Buschfunk wohl schon rausgehört, ja, die Uni überlegt wohl, sich mit der Sache auseinanderzusetzen, ganz einfach, weil wenn Teile der Universität sagen, ja, da hat eine Hochschulgruppe gegen die Ideale verstoßen, dann kann man natürlich ein Untersuchungsverfahren einleiten. Und nachdem dann eben, ich glaube, der zweite Stellungnahme des AStA kam, da kam dann auch die Universität auf uns zu und hat uns darum einfach um eine Stellungnahme zu den Vorwürfen des AStA gegeben. Haben wir dann gesagt, ja, das, was der AStA behauptet, stimmt nicht. Haben das noch ein bisschen weiter ausgeführt und ja, dann ging es eben ein bisschen hin und her mit der Uni, weil sie dann hier und da noch ein bisschen was haben wollten. Und ja, wie gesagt, jetzt im Nachhinein haben sie festgestellt, dass keine hinlänglichen Beweise oder Indizien vorliegen würden, die einen Verstoß unsererseits bekräftigen könnten. Na ja gut, aber wir sehen deshalb die Sorge um eine rechtsextreme Einstellung unserer Referenten als unbegründet an, ist ja auch wieder, also... Naja, rechtsextrem ist ja immer so eine Sache. Also wenn man sich die Definition anschaut, heißt das ja rechtsradikal mit gewaltbereiter Komponente. Und wenn man sich im Vorfeld mal mit, also ich glaube, der größte Kritikpunkt war ja der Dr. Thor von Waldstein. Und wenn man sich ihn an oder zumindest das, was er publiziert, gesagt hat, dann wird da ziemlich schnell klar, dass diese gewaltbereite Komponente definitiv nicht gegeben ist. Und von daher kann man hier eben auch nicht von Rechtsextremismus sprechen. Ja. Also kann ich sagen, solange ich nur nicht zu Gewalt aufrufe, kann ich eigentlich relativ viel sagen und gelte nicht als rechtsextrem. Nein, nein, ich reite noch ein bisschen drauf rum. Habt ihr eigentlich auch Bilder von der Demo, also von der Gegendemo gemacht? Also in dem Artikel welche drin. Genau, wir selber haben keine großen Bilder gemacht. Wir haben uns größtenteils im Haus aufgehalten und von da hatte man keinen guten Blick auf die Demo. Also man könnte eventuell die Bühne von hinten sehen, aber mehr hat man da von uns aus auch nicht erkannt. Aber interessant fand ich das, dass sowohl irgendwie die Wissenschaftsministerin des Landes Niedersachsen als auch die Präsidentin der Uni bei der Gegendemo war. Ja, hätte man ja irgendwie auch anders ein Zeichen setzen können für Vielfalt oder Meinungsfreiheit. Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Also die Uni hat ja gesagt, sie will sich kritisch mit den Inhalten des Seminars auseinandersetzen. Und wir hatten die Uni auch, oder die Universität haben wir dazu eingeladen, dass sie doch Vertreter gerne zum Seminar schicken können. Es war kein Uni-Vertreter da und inwieweit man sich mit die Inhalte kritisch überprüfen kann, ohne selbst an dem Seminar teilzunehmen, aber bei der Gegendemo mitzulaufen, wie das möglich sein soll, das fragen wir uns bis heute. Waren vom AStA denn welche da? Ja, vom AStA waren zwei Mitglieder da. Die haben aber auch nicht das gesamte Seminar mit beobachtet. Also das Seminar ist um 11 Uhr vormittags losgegangen und ging dann die Vorträge bis 19, 19.30 in dem Dreh. Und ich glaube, spätestens ab 14 Uhr waren die beiden Jungs vom AStA sind schon gegangen, weil sie eben nur ein bisschen gucken wollten, bewusst Rosinen picken. Also kann man sagen, die Vortragenden irgendwas, was man kritisieren kann. Als sie das dann gefunden hatten, waren sie glücklich und sind gegangen, noch während des Vortrages. Ja. Und nach den Vorträgen haben da Diskussionen jetzt so von den Zuhörern stattgefunden oder mit den Referenten? Genau, also es gab eben einen Referent, der hat einen sehr kontroversen Beitrag geleistet und da gab es dann eben noch eine angeregte Diskussion im Nachhinein. Es wurde auch behauptet, wie gesagt, dass die Thuringia da keine Kritik dran geäußert hat. Natürlich haben wir den Vortragenden nicht während des Vortrages unterbrochen und gesagt, halt, das, was du sagst, stimmt nicht, sondern wir haben, wie sich das in einer zivilisierten Diskussion gehört, gewartet, bis er mit seinem Vortrag durch ist. Und dann haben wir unsere Kritikpunkte angebracht und gesagt, dass wir das eben anders sehen als er. Gut, wenn man aber noch während des Vortrages abhaut, dann kriegt man sowas eben nicht mit. Plant ihr eigentlich auch mal noch Marxisten einzuladen? So. Also wenn ihr eine weitere Vortragsreihe macht. Also. Na gut, wenn die SPD schon nicht kommen will, weiß ich nicht, ob sie Marxisten dann kommen. Ja. Also das ist halt auch die Sache. Wir sagen ja, das ist ein Deutschland-Seminar. Wir als Thuringia haben uns den burschenschaftlichen Idealen, das sind Ehre, Freiheit, Vaterland, haben wir uns auf die Fahnen geschrieben und jemand, der halt sagt, Deutschland verrecke, den kann man eigentlich auch nicht zu einem Deutschland-Seminar einladen, weil der eben gegen unsere burschenschaftlichen Ideale des Vaterlandes verstößt. Also ich persönlich hätte kein Problem damit, auch einen Marxisten mal anzuhören. Ich weiß aber nicht, ob die Lust drauf hätten, mal zu Gast bei uns auf dem Haus zu sein. Aber das Seminar war grundsätzlich nicht nur Burschenschaftsmitgliedern, sondern auch anderen Studenten. Das war öffentlich, genau. Wir haben das öffentlich beworben und es war mit einer Anmeldung verbunden, also keine Laufkundschaft, sondern man sollte eben, damit wir wissen, wer kommt, musste sich vorher angemeldet werden, aber das konnte jeder machen. Mussten die Eintritt bezahlen? Nee, das war komplett, wir haben das selber finanziert, das war eben auch unsere Intention, dass wir Leuten, die sich politisch ein bisschen weiterbilden wollen, politisch interessiert sind, eben gratis, ohne Eintritt, ohne Kosten, ein Forum zur Diskussion zur Verfügung stellen wollen und deswegen, wie gesagt, kein Eintritt, jeder konnte vorbeikommen. Du hast jetzt eben schon gesagt, dass ihr natürlich da diskutiert habt, auch selber Stellung bezogen habt und auch den Rednern, wenn es Punkte gab, widersprochen habt. Und die beiden Leute jetzt vom AStA da waren, haben die sich jetzt groß beteiligt? Weil ich sag mal, die haben ja eine komplett gegensätzliche Meinung vertreten. Von denen ist mir gar keine Wortmeldung während des Seminars untergekommen. Also die waren stille Beobachter. Ja, und hier haben wir unsere besten Freunde von Indymedia. Die müssen dann haben dann natürlich auch noch ihren Senf dazugeben müssen, wahrscheinlich auf ihre unglaublich charmante Weise. Wir waren auch schon mal bei den gefeatured. Was ist das für ein Bild? Das Bild zeigt einfach jemanden, wie er... Ach, der legt seine Rüstung an hier. Genau, das ist die Schutzausrüstung fürs Fechten, ja. Okay. fürchte den Untergang Europas und der weißen Welt. Das ist natürlich halt auch schon dieses White Genocide-Ding, worüber ich bei den Amis auch lachen muss. Den Verkauf von Obdachlosenzeitungen nennt Nagel Battle-Terror. Eieiei, der benutzt aber auch Worte, die würde ich vielleicht in der Öffentlichkeit einfach nicht benutzen, um ein bisschen seriöser rüberzukommen. Das stimmt, das sehe ich da ja genauso, dass sein Stil ein bisschen sehr krass war, aber... Man muss dazu sagen, der Nagel ist jetzt auch niemand, der innerhalb der burschenschaftlichen Szene ohne Kritik ist, alles andere als das. Viele sehen das, was er zu sagen hat, tatsächlich sehr kritisch. Und auch, ich sag mal, unter den verschiedenen Verbindungen gab es da durchaus auch Kritik an der Thuringia, diesen Redner eingeladen zu haben. Zum Beispiel, ich glaube, das kann Leo gleich noch mal etwas genauer schildern, hat sich auch die örtliche katholische Verbindung da geäußert. Genau, also die örtliche katholische Verbindung hat sich eben im Vorfeld des Deutschlandseminars ganz klar von uns distanziert, weil wir böse Sachen machen, wo wir dann gesagt haben, okay, kann man natürlich machen, bringt im Endeffekt, also ich bin der Meinung, dass sich von irgendwas zu distanzieren noch nie irgendwas Konstruktives gebracht hat. Und dass eine katholische Studentenverbindung nicht dasselbe wie eine Burschenschaft ist, das weiß jeder, der sich ein klein bisschen mit der Thematik auseinandersetzt. Von daher ist eben so eine Distanzierung nicht, meiner Meinung nach, muss nicht sein, beziehungsweise ist halt überflüssig. Und da gab es dann ja auch Kritik dran in Verbindungskreisen, die diese Distanzierung eben auch nicht sehr positiv aufgefasst haben. Ja. Plant ihr da mal noch ein Anschlussseminar zu machen oder hat es das jetzt erstmal, nachdem es da so viel Wirbel jetzt drum gab, sozusagen? Es war ja insgesamt schon das 14. Deutschlandseminar, also die Thuringia macht das seit Ende der 80er. Ab und an mal solche Seminare, das muss ich erstmal zeigen. Erstmal wollen wir das Ganze ein bisschen sacken lassen. Jetzt kommen für uns erstmal die Klausurenphase. Und wenn in Zukunft wieder Interesse dran besteht, dann können wir sowas natürlich eventuell wieder machen. Aber da kann ich zu diesem Zeitpunkt noch nichts zu sagen. Ja, aber wenn ich sowas auch, ich meine, also gut, ich sehe schon, ihr seid auf jeden Fall deutlich konservativer als ich da bei der Thuringia, aber jemanden dann da referieren zu lassen, so von so Opas Wehrmacht oder so, ist das wirklich politische Bildung? Weiß ich nicht. Weil ich denke, bei dem Zweiten Weltkrieg sind wir Deutschen relativ gut informiert und jemanden, der das dann offensichtlich hier wie dieser Vorträger, bei den Zeitzeugenvorträgen, der Herr Grotjan das macht, ich weiß nicht. Tapfere Truppe von der SS und so. Da muss man halt dazu sagen, wir haben gesagt, das ist immer noch ein Riesenunterschied, ob man über etwas in einem Geschichtsbuch liest oder ob jemand, der da mit dran teilgenommen hat, einem da die persönlichen Erlebnisse schildern kann. In den Medien wird natürlich immer dargestellt, als würde der Herr Grotjan das, hätte er das glorifiziert, den Weltkrieg. Wenn man sich bei dem Zeitzeugenvortrag oder bei den beiden Zeitzeugenvorträgen da gewesen wäre, dann wird ganz klar, das war eben nicht der Fall. Er hat davon gesprochen, dass das eben die schlimmste Zeit seines Lebens war und eben nicht, er hat das nicht hochgelobt, sondern hat das sehr packend, sehr nah dargestellt. Und diese Zeitzeugen, die gehen alle, sind alle mittlerweile über 90. Viel lange wird es nicht mehr Zeitzeugen geben, die man noch zuhören kann. Da haben wir uns eben gedacht, ja, laden wir ihn ein und dann gibt er uns mal einen authentischen Bericht, was er denn so erlebt hat. Das ist jetzt hier immer noch die Quelle von Indie Media. Klar. Ja. Wir appellieren deshalb an Sie als Präsidenten der TU Braunschweig. Normalerweise fordern die doch immer oder drohen bei Indie Media. Das ist aber nett, dass Sie da nur appellieren. Keine universitären Räume, deutlich Stellung beziehen gegen rechte Veranstaltungen und Das so ist ja nicht von Indie Media direkt, das ist ja das vom Bündnis gegen Rechts, was Indie Media ja nur weiter. kopiert Ah, hat, okay. also kein eigener Content. Und irgendwann hat sich dann die TU ausgegast und offiziell mal was dazu gesagt. Natürlich muss der Disclaimer vorne weg, dass man Diskriminierung, Rassismus etc. pp. Sexismus. Grundsätzlich ist der Campus ein Ort der Meinungsfreiheit und des kontroversen Austauschs von Argumenten. Solange sie von der Meinungsfreiheit gedeckt werden, ist es daher geboten, auch extreme Ansichten zuzulassen. Dies gilt nicht für das Internet, gezeichnet Dr. Maas. Ja. Aber ich finde es erfreulich, dass es mal eine Entscheidung gibt, die auch eine unangenehmen Meinung irgendwie den Raum gibt, den sie halt einfach, der ihr zusteht in der Demokratie. Ja, man kann ja auch nicht leugnen, dass Pegida Wien nicht auch Leute hinter sich bekommen hat. Die haben da, ich sag mal, auch ihren Zuspruch gefunden. Und ich halte es für durchaus berechtigt, dann noch solche Leute mal in solche Seminare einzuladen und da dann auch eine Diskussion drüber zu haben, warum das der Fall ist, was man da jetzt kritisiert und was man da nicht so gut findet und welche Punkte man wieder für vertretbar hält. Na, schicke Hütte habt ihr Ja, lässt sich ganz gut leben. da. Jetzt weiß ich, wo ich da. Ja, die deutsche Burschenschaft. Das war das mit diesem asiatischen Studenten, der irgendwie nicht aufgenommen werden sollte irgendwo, ne? Das war diese Geschichte mit dem Aria-Nachweis. Man muss dazu sagen, dieser asiatische Student ist immer noch bei seiner Verbindung und hat da jetzt auch schon mehrfach Ämter und Vorsitzposten übernommen. Also Wobei man ja dazu sagen muss, es wird ja immer der Aria-Paragraph zitiert. Die Mehrheit der Burschenschaften hat sich ja gegen diesen Aria-Paragraphen ausgesprochen. Also es gibt diesen Aria-Paragraphen in der deutschen Burschenschaft nicht, weil das eben ja, Spinnerei ist. Aber wie das eben in einer demokratischen Organisation ist, jeder kann einen Antrag stellen und der wird dann in der Regel, Abgestimmt. genau. Ja, da kann jetzt auch, wenn Bund XY auf die Idee kommt, für den nächsten Burschentag den Antrag zu stellen, dass auf den Sitzungen Schnittchen und hier Kaffee gereicht wird, dann kommt das auch auf den Tisch und ja, sieht man, Wobei was bei ja rumkommt. Kaffeekränzchen und Aria-Nachweis auch noch zwei harte Vergleiche sind. Ja, man muss Aber dazu ja, sagen, aber dass sie ja. halt beides Dinge sind, die halt der Situation bzw. der Veranstaltung des Dachverbands her unangemessen sind. Aber so ein bisschen schießen sich die Burschen dann auch immer mal selber ins Knie. Das Ja, kann man nicht leugnen, das kann mit man nicht solchen leugnen. Sachen hier. Ich meine, ich hatte auch mal einen Schulleiter, der hat gesagt, 1990 hat er gesagt, endlich sind West- und Mitteldeutschland vereint, es fehlt nur noch Ostdeutschland. Ja. Der Mann ist weiter Schulleiter geblieben, das habe ich damals schon nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, was soll das? Ich meine, was gibt es da irgendwie, haben Burschenschaft und vertriebenen Geschichten irgendwie was miteinander zu tun? Ist da ein Austausch oder so? Oder eine besondere Stärke? Nee, oder? Also habe ich bisher nicht groß wahrgenommen, aber du hast vollkommen recht. Es gibt immer wieder Äußerungen von einzelnen Burschenschaftern, die dann entsprechend komplett aus einer anderen Welt kommen. ich sag mal, da ist es halt auch die Sache der einzelnen Verbindungen, da die Konsequenzen zu ziehen und das auf den ganzen Dachverband abzuwälzen, halte ich für unrealistisch. Eben, also die sinnvoll. Die Deutsche Burschenschaft hat im Moment etwa 7.500 Mitglieder. Das ist eine Riesenmenge und dass da ein oder zwei Leute sind mit, sagen wir mal, fragwürdigen Einstellungen, das ist nicht auszuschließen, einfach bei das so einer Masse. Fast wie bei Gamergate damals. Aber das finde ich ja lustig, jetzt taucht hier schon zum zweiten Mal Sexismus auf. Also die Burschenschaft darf keinen Sexismus, also ich meine, was ist denn sexistischer als zu sagen, wir sind ein Männerverein, wenn man jetzt in diesen komischen Kategorien denken will? Ja, die Nationalelf wegen Sexismus verbannen. Ja, also ist mir irgendwie nicht ganz klar gerade, was das auch, aber das ist wahrscheinlich die übliche, wenn du Rassismus schreibst, schreib gleich Gender, Sexismus und den anderen Kram auch dazu. Ja. Aber wird schon was kleben bleiben. Ich muss sagen, da kann man direkt erkennen, aus welcher ideologischen Ecke direkt wieder die Kritik kommt und dass die halt auch teilweise echt an den Haaren herbeigezogen ist. Ja, wobei zum Teil die Vorträgler, also dass man da Gegenwind bekommt, das, also, ja. Ja, aber Gegenwind ist in Ordnung. Aber wenn halt auch versucht wird, sowas zu unterbinden über solche Wege und so dieses öffentliche Anprangern bis hin zum direkt davor demonstrieren wollen, das ist ja eigentlich genau das, was wir in Amerika die ganze Zeit kritisieren. Ja. Ja, da finden aber diese Leute, die dagegen demonstriert haben, haben wahrscheinlich auch nur festgestellt, da sagt jetzt jemand eine Meinung, die uns nicht gefällt und der darf keine Plattform bekommen und dass man da vielleicht dann selber dastehen darf nach dem Vortrag und mitdebattieren und sagen, warum man diese Meinung jetzt scheiße findet, das geht irgendwie nicht in die Köpfe rein. Ja, das ist halt, aber das stellen wir bei vielen von diesen polarisierenden Sachen fest, dass das halt ein Gespräch innerhalb der Gruppen stattfindet, aber halt nicht zwischen Gruppen. Das ist da nicht anders als wie ich es eben gesagt habe, bei Gamergate oder jetzt bei der G20-Geschichte wird auch schön aneinander vorbeigeredet und jeder versucht irgendwie nur für sein Ding alles rauszuholen, statt dass man sich zusammensetzt und sagt, was bedeutet denn so ein Scheiß für alle und was kann man machen, damit es für alle besser wird. Ja, ich warte auch jeden Tag auf Twitter auf den Stegner des Tages. Den Augstein der Woche. Ja. Stokowski der Stunde. Gibt so viele von denen, das ist das Traurige. Für Wissenschaft gegen rechte Ideologie. Sagen die sagen, dass Wissenschaft sowieso eine bös-patriarchale Geschichte ist. Ja. Und ja, genau, da gab es in dem einen Artikel gab es dieses ja genau mit dem für Wissenschaft und gegen hier Ideologie. Und hier, was haben wir hier? Ein Genderzentrum. Lehre und Forschung, Gender Studies, Gender Projekte, Gender Bezug, Gender Studies, Gender Lehraufträge, Gender, Gender, Gender. Wo ist da die Wissenschaft? Wo fängt die Ideologie an? Blended Learning, was auch immer. Gender Studies. Ja, kriegt er vielleicht doch irgendwann mal einen aufs Haus von den Gender Studies, wenn es die da jetzt auch gibt in Braunschweig. Was die an der TU zu suchen haben, versteht auch keiner, oder? Ja, Technologie ist ein soziales Konstrukt, das dekonstruiert werden muss und da gehört halt Gender auch mit rein. Genau. Oder so ähnlich. Du musst dich immer fragen, was bedeutet die Technik für die Frauen? Ja, wo kommt das Smartphone wirklich her? Ja, es kann halt auch nicht sein, dass Ingenieure ständig mit dem Klischee leben müssen, männlich zu sein. Ein Kurzarmhemd mit Brusttasche, in der ein Taschenrechner und ein Minenbleistift ist, zu leben, da müssen sich jetzt auch mal die Frauen engagieren und da reinkommen. Oder den männlichen Sexismus abstellen, damit mehr Platz für weibliche Ingenieure. Man könnte das doch so machen, dass man einfach dann, wenn die Leute eingeschrieben sind und es sind wieder zu viele Männer bei den Ingenieurswissenschaften, dann zieht man einfach Lose und die halt ein bestimmtes Los kriegen, müssen sich halt operieren lassen. Ich würde das ganz anders vorschlagen. Die geben alle ihren Pass oder ihren Perso am Anfang ab und wenn die Quote nicht stimmt, wird da halt Männlein weggekratzt und dann schreibt Weiblein rein. Und dann, damit ist ja, alles das geht ja heute noch viel einfacher, ja. Du hast recht. Und ich finde es auch äußerst fragwürdig, dass Lauren Southern in den deutschen Medien als Frau porträtiert wird, wo sie sich doch extra umtragen lassen hat. Absolut richtig. Ja, nee, ich bin dafür, ihr müsst auf jeden Fall diverser werden. Ihr müsst eine Sternchenschaft werden. Ja. Ich werde den Antrag auf den nächsten Konvent stellen. Bitte, und ja. Und Sternchenschaft. Bitte darum. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Sternchenschaft und Sternchenschaft innen. Als nächstes dann wird Hengami eingeladen. Hengami und Tarek. Und Tarek, ja. Ich möchte bitte, dass hier die TinCon, ne? Da könnt ihr einfach gucken, wer da Vorträge hält und die einfach auch zu euch einladen. Die kommen auch, die brauchen das Geld. Ach du Scheiße, ey. Gender ist ja, dann kriegt er von uns allerdings einen Protestbrief. Tut mir leid. Wir machen dann hinterher einen Stream drüber. Ja, genau, das muss man auch wirklich nochmal sagen. Ne? Also, ich weiß nicht, ob euch beiden das so bekannt ist. Also, Theo, dir wahrscheinlich schon eher, weil du ja unser Zuschauer bist. Es gibt ja diese Republika-Veranstaltung in Berlin und davon jetzt quasi auch so ein Jugendableger, der sich speziell explizit halt an Teenager richtet. TinCon, ja. Genau, die TinCon. Und was die da für Vollversager da eingeladen haben und für Ideologen und für verrückte Leute und YouTube-Spinner irgendwie. Es geht echt auf keine Kuhhaut. Und dieses Ding ist unterstützt mit Geld aus dem Familienministerium. So ja. Ein Ideologenhaufen. Und die dürfen sich da hinstellen und einfach erzählen. So eine unwidersprochen. Sehr, sehr erschrocken. Ich habe mich persönlich auch ein bisschen mit dem Content der TinCon beschäftigt. Natürlich sind das alles Teenager, aber dass da so gar keine Diskussion nach den Vorträgen stattgefunden hat, das hat mich schockiert. Und gerade wenn jemand ein bisschen was Kritisches geäußert hat, dann wurde das von den Leuten, die auf der Bühne standen, meistens einfach so hingenommen und Themawechsel und nächster bitte. Ja, und vor allen Dingen gerade bei denen hat das richtig so einen Unterricht. So, ja, Unterrichtscharakter, das ist Ideologieunterricht. Ja, Fakten darstellen. So, wir laden uns Experten ein und die erzählen uns, wie es ist. Ne? Und ja, also bevor wir jetzt hier den Faden vom Thema ein bisschen verlieren, würde ich ganz gern Leo nochmal bitten, ich glaube, es war auf das NDR-Interview Bezug nehmen, gerade als es dann darum ging, dass dieser Untersuchungsausschuss oder was auch immer nichts gefunden hat, um genau. Den Status zu entziehen. Also wenn man sich das, der NDR hat bei Hallo Niedersachsen am selben Tag noch einen kleinen Beitrag, ich glaube 3 Minuten oder so, gezeigt, wo unter anderem auch die Pressesprecherin der TU zu Wort kommt und ich kann den genauen Wortlaut nicht mehr so ganz, aber der Inhalt war so, ja, emotional hätten wir uns gern anders entschieden, also die Thuringia rausgeschmissen, aber ohne Beweise können wir das ja nicht machen, solange wir noch in einem Rechtsstaat leben. Und da haben wir dann auch schon gedacht, ja, das ist schon, er war auf jeden Fall ehrlich, dass sie gesagt hat, ja, wenn wir dürften, dann würden wir hier die Gesinnungsethik walten lassen und einfach sagen, ja, nö, ihr passt uns nicht, ihr seid raus. Aber man muss das ja leider beweisen in einem Rechtsstaat. Und leider. Ja, ja, leider. Also es würde es viel einfacher machen, wenn man einfach Leute so an Pranger stellen könnte. Ne? Ist ja immer mit Aufwand verbunden, so ein Verfahren. Von daher. Ja. Apropos Seilschaften und Burschenschaften. Wenn ihr irgendeinen Medienheini kennt, der uns für 1 Million Euro sponsern möchte, bitte empfehlt uns. Das ist unsere Marke, an der wir uns verkaufen. Also reicht es mal weiter. Vielleicht ist ja Medienfuzzi bei euch im Netzwerk drin. Nein. So Medien, die Wirtschaft geht doch auch. Ja. Ja, Hauptsache ist die Million, alles andere ist uns egal, woher die kommt. Genau. Es können auch dann, Diamanten sein. Dann könnt ihr ja mal bei dem Funk-Kollektiv anfragen, die investieren ja gerade viel in so YouTube-Formate, von daher. Ja, bei denen ist das ja leider egal, wahrscheinlich. Also die gucken da ja auf die ideologische Ausrichtung schon vorher. Naja, ihr könnt jetzt allerdings auch ab jetzt sofort euch auf die Fahnen schreiben, Rechtsextremismus zu bekämpfen und Gelder bei der Demokratie leben Dingens da beantragen. Nee, das kriegen wir auch nicht hin, weil wir sind ja Teil der rechtsextremen Gamergate-Bewegung. Ja. Proud to be a hate group. Ich sag das jetzt mal in vollem Ernst, mehr als ablehnen können sie so einen Antrag wohl nicht, oder? Ja, ich wüsste gar nicht, wann man das stellen kann. Also da brauchst du wahrscheinlich schon vorher die Connections. Ich wundere mich auch immer wieder darüber, welche Leute da als Sachverständige im Bundestag auftreten können. Das sind halt auch irgendwelche Kumpels von irgendwelchen Parteileuten da schon länger. Ne? Ja, im Endeffekt ist ja, was weiß ich, so ein Feministinnenklüngel auch nichts anderes, ne, als eine Studentenverbindung. Wenn die Feministinnen dann zufällig einen Job in der Presse kriegen, sind das halt die alten Herren, die dann weiterhelfen. Also. Ja, da gibt es doch auch in Berlin das rosa Handtuch, da feministisches rosa Sofa. Gibt es doch auch eine Gruppe. Also, Seilschaften gibt es eh immer überall. Das ist immer so ein bisschen so ein Hanebüchner Sache, das anzukreiden, weil es das eh überall gibt. Überall, wo Menschen halt sind und sich Gruppierungen herausbilden. Klar, der Mensch ist halt ein soziales Wesen, das gerne unter anderen Menschen ist, sich gerne verknüpft und ich sag mal, Seilschaften bilden sich immer, wo irgendwie Menschen aufeinander kommen mit ähnlichen Interessen und ich sag mal ähnlichen Idealen. So hat sich Nathan Grayson damals ja auch mit Zoe verknüpft. Ja. Ja, ich meine, wo willst du die Grenze ziehen dann, ne? Wenn wir schon am Eingemachten sind praktisch. Ja. Aber das ist ja, glaube ich, auch kein Vorwurf, den es jetzt so richtig gibt. Also ich meine, die Vorwürfe haben wir jetzt gelesen. Dieser ist böse, jener ist böse, man distanziert sich nicht genug. Ja, also... Ja, wie gesagt, ich finde das halt vor allem auf dem Backdrop von G20 ganz lustig. Also ja, ich finde es vor allem im Hinblick auf die Sachen, mit denen man sich hier jetzt gemein macht, deswegen halt auch das Beispiel mit der TinCon. Ne? Also da fallen mir halt spontan auch etliche Sachen ein, wo ich mir denke, die sind viel, viel schwieriger und wo man die Leute schon einlädt, so mit dem Charakter, so die erzählen uns jetzt, wie es ist und nicht irgendwie mit dem Charakter von, die erzählen uns jetzt irgendwie ihre Einschätzung und dann überlegen wir mal, was wir davon halten oder diskutieren mit denen oder so. Was ich da auch überhaupt nicht verstanden habe, warum saßen da irgendwie immer nur 20 Leute? So ein Aufwand und dann sitzen da irgendwie... Eine Schulklasse eben. Ja, das kann doch eigentlich nicht sein, oder? Ich muss auch ganz ehrlich gerade bei der TinCon fragen, welcher Teenager-Schüler interessiert sich tatsächlich dafür, in seiner Freizeit dahin zu gehen und sich Ideologieunterricht geben zu lassen? Naja, vielleicht gibt es ein paar, die irgendwie Cold Mirror mögen oder irgendwelche anderen von den YouTubern und gehen dann deshalb dahin oder dann, so. Dann geht man doch zum Cold Mirror Talk und ich sag mal so, ab 16 heißt es dann, ja, danach noch irgendwo auf ein Bierchen zum Kumpel oder sowas. Oder dann gibt man sich doch nicht hier, keine Ahnung, die Datteltäter oder sowas. Ja, das stimmt schon. Wobei ich als Jugendlicher war ich auch, ich weiß nicht, ich war bei ATAC, also so, ich habe mir so Vorträge gegeben. Also, ja, es gibt bestimmt auch genug Leute, die irgendwie von den Jusos oder so was empfohlen kriegen, wenn das schon vom Familienministerium gesponsert wird. Ja. Joa. Das war die Geschichte vom ISAT Deutschland-Seminar. Und ein Einblick in die geheime Welt der Burschenschaften. Wie ist das mit hier? Seid ihr auch so? Habt ihr auch irgendwelche Schädel in euren Grüften wie ja, Skull and Bones? Und wir essen kleine Kinder und wir fechten mit Breitschwertern und andere Dinge. Nein, tatsächlich ist das alles gar keine so geheime Welt. Für Leute, die sich einfach informieren wollen oder sowas, die kann ich nur dazu anregen, wenn ihr seht, es gibt irgendeine Veranstaltung, das könnt ihr auf den Facebook-Seiten nachschauen oder so, bei einer örtlichen Burschenschaft oder anderen Studentenverbindung, geht da ruhig hin, macht euch ein eigenes Bild. Ja, das ist eh immer am besten. Und lasst euch nicht mit Farbbeuteln bewerfen. Also von den Gegendemonstranten davor. Ja, alles klar. Wenn wir keine weiteren Fragen haben, dann bedanke ich mich bei unseren Gästen. Ja, lasst uns Leo und Theo. Ach, ist schon vorbei, oder was? Danke, dass ich zu Gast sein durfte und mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnte, so aus unserer Seite. Danke, dass ihr da wart, auf jeden Fall. Ja, keine Ursache. Sind Und die dann inzwischen wieder sonst. off oder? Noch nicht, aber jetzt gleich. Wir sagen jetzt nochmal alle Tschüss und dann. Ansonsten wünschen wir den Zuschauern da draußen eine wunderschöne Woche und wir hören uns spätestens am Sonntag. Sonntag, ja. Tschüss, Lasst Leute. euch nicht gendern. Ciao, ciao. Tschüss. Tschö.